FM 4. Laboom Deluxe. Hey, schön, dass ihr jetzt schon gut aufgewärmt seid von FM4 Unlimited, weil die Nacht beginnt ja erst und wir haben noch 6 Stunden Laboom Deluxe vor uns. Mein Name ist Heinz Reich und ich habe ein echt besonderes DJ-Set als Starter. Und zwar von dem DJ-Duo Polaroid aus Hannover. Polaroid, das sind 2 Jungs namens Jonas und Marius. Und ihr gemeinsames Projekt Polaroid steht für einen ganz eigenen Sound, irgendwo zwischen melancholischem Electronica-Vibe und filmreifen Klanglandschaften. Ihre Musik klingt, als würde man barfuß durch den Nebel an der norddeutschen Küste laufen. Wind im Gesicht und Weite ohne Ende. Und genau dieses Feeling steckt auch in ihrem Set. Es ist intim und episch. Sehr melodisch und trotzdem richtig treibend. Und übrigens gibt's auch freshe News, was ihre Produktionen betrifft. Am 6. Juni haben Polaroid ihre neue EP How to Disappear rausgebracht. Dafür haben sie sich mit dem Cunea Quartett und dem Komponisten Abbott zusammengetan. Das Ergebnis? Elektronische Melancholie trifft auf klassische Streicher, Clubsound auf orchestrale Tiefe. Klingt nach einem wilden Crossover, ist es auch. Und es funktioniert verdammt gut. Das Ganze ist emotional und klingt einfach zu 100% nach Polaroid. Wer Polaroid schon kennt, weiß, die Jungs haben mit Releases bei Deutsche Grammophon, Stil vor Talent und Key Records schon längst international auf sich aufmerksam gemacht. Aber bevor wir jetzt zu weit abschweifen, hier kommt der Mix. Ein atmosphärisches Set, zur Hälfte eigene Songs und die andere Hälfte Tunes, die sie inspirieren. Also zurücklehnen oder lostanzen. Ab hier übernehmen Polaroid. You'll have to listen very carefully to hear the little melody. FM4 Laboom Deluxe. don't mind. Even like we living on a cloud so high. Up with the thunderstorms, the rain don't cry. Like conversation with the sun. Swimming with the sharks, don't mind. Feeling like we living on a cloud so high. Up with the thunderstorms, the rain don't cry. Like conversation with the sun. Oh, you need me, tell you how it's Time. Could hold

Non, mais c'est toi qui la chantes. Faut que tu la chantes. Alors, tu fais ça à la fin. Tu fais ça à la fin. Non, je la chante pas. Je fais. Écoutez la boum de luxe sur FM4. D'accord ? Avec ou sans Sophie Marceau. Écoutez la boum de luxe sur FM4. Voilà, c'est très bien. Avec ou sans Sophie Marceau, écoutez la boum de luxe sur FM4. Eh oui, Mesdames et Messieurs, c'est Heinz Reich sur le Mikrofon. Und was wir da gehört haben, das kommt aus dem hohen Norden Deutschlands, aus Hannover. Und zwar vom DJ-Duo Polaroid. Das ist ein witziges Wortspiel. Einerseits mit Polar, was Bezug nehmen soll auf ihre nordischen Wurzeln, und andererseits Detroit, also Polaroid. Nicht wie ich eigentlich gedacht hätte, eine Assoziation mit Polaroid-Fotos. Aber egal, wenn ihr mehr wissen wollt über Polaroid, dann klickt auf den Link, den wir in unserem Programm gesetzt haben. FM4ORF.at. Und wenn ihr diesen wirklich melodischen, wunderschönen Mix mal am Nachmittag oder zum Frühstücken hören wollt, das geht 30 Tage lang auf FM4 Dance. Und da findet ihr natürlich auch die Tracklist der letzten Stunde. Jetzt geht's noch eine Spur nördlicher, nämlich zu Finlay Shakespeare nach London. Der hat uns zum Vorfreuen auf seinen Gig beim Unsafe and Sounds Festival in Wien einen großartigen History-Mix durch 30 Jahre Edition Mego Releases gemacht. Das Unsafe and Sound Festival hat ja schon am Dienstag, dem 2. September begonnen und geht noch bis Sonntag, 7.9. Und das, was wir jetzt in diesem Mix hören, wird morgen und übermorgen, also Samstag und Sonntag, passieren. Aber lassen wir das doch Finlay Shakespeare selbst in coolem Englisch sagen. Hello, guten Abend. This is Finlay Shakespeare coming all the way from the wet and rainy UK. I'm presenting a mix celebrating 30 years of Editions Mego and, of course, Mego itself that came before that. Just to say that I'll be playing Unsafe and Sounds Festival as part of the Editions Mego 30th anniversary celebrations at WUK Project Realm. That's across both the 6th and the 7th of September, and I'm happy to be closing the event on the 7th. I'll see you there. Yes. Herzlichen Dank, Finlay Shakespeare, für diese Long Distance Dedication. Und hier ist er jetzt, der große 30 Jahre Mego Jubelmix von Finlay Shakespeare. Friends, there is a new form of music, if you can call it music. Now this music, this rhythm, this abandonment, that seems so popular. FM Fear. La Boom Deluxe. Thank you.

We'll be right back. sisters. Save for the cube. Thank you. We hope you've gained a new insight into what can be done in the realm of great inspirational music through electronics. FM4 Laboom Deluxe. Mit Heinz Reich als MC, und was wir da gehört haben, das war Finley Shakespeare in the Mix. Er hat uns das geschickt zum Vorfreuen auf seinen Gig beim Unsafe and Sounds Festival in Wien. Das hat er schon am Dienstag, dem 2. September begonnen, aber das große Finale ist heute, morgen und übermorgen. Also morgen Samstag, 6.9. und Sonntag, 7.9. gibt's im Rahmen von Unsafe and Sounds einen großen Mego-Showcase. 30 Jahre lang gibt's jetzt schon Mego und das Folgelabel Edition Mego. Und Finley Shakespeare hat uns einen Querschnitt durch 30 Jahre dieses großartigen Labels präsentiert. Beim Unsafe and Sounds Festival wird Finley Shakespeare dann das Closing machen, also das wirklich ganz große Finale am Sonntag, dem 7. September. Die genaue Tracklist, sogar mit Katalognummern, meine Damen und Herren, findet ihr auf fm4orf.at. Und wie immer natürlich das Angebot, 30 Tage lang euer persönliches Rewind auf FM4 Dance. Є припиняти розмова. Є натискати відлік. кохати. Хотіти. Є. Припиняти. Розмова. Є. Натискати. Відлік. Тільки. Розмова. Я. Натискаю.